D. Freundschaft und Beziehungen. D. Übung 1. Alte Schulfreunde. 1a. Barbara trifft ihren alten Schulfreund Max zufällig auf der Straße. Hören Sie den Text und kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Barbara? Ja, Max! Grüß dich! Du hast dich aber gar nicht verändert. Du dich auch nicht, Barbara. Schön, dich zu sehen. Wie geht's denn so? Gut. Ich bin seit einem Jahr verheiratet. Und ich bekomme ein Baby. Wie schön. Gratuliere. Und? Hast du einen netten Mann? Ja. Du kennst ihn sogar. Erinnerst du dich noch an Peter Weiß aus unserer alten Klasse? Peter. Ach ja, der Supersportler, oder? Seit wann seid ihr denn zusammen? Ach, schon seit der Uni. Und du, Max? Bist du noch solo? Ja, ich bin immer noch ledig. Ich habe 2 Jahre mit einer Frau zusammengelebt, aber vor einem Jahr haben wir uns getrennt. Wir haben einfach nicht zusammengepasst. Oh, das tut mir leid. Och, du, ich bin ganz glücklich so. Ich habe auch jetzt eine Freundin, aber das ist keine feste Beziehung. Jeder hat sein Leben und wir freuen uns einfach über die Zeit, die wir zusammen sind. Hast du noch Kontakt zu Isabel? Ja, wir sind immer noch gute Freundinnen und sehen uns oft. Ihr geht's auch gut. Vor einem Monat hat sie sich mit einem Piloten verlobt. Sowas. Ich treffe mich noch oft mit Florian. Der hatte doch so früh geheiratet. Schon mit 24 Jahren. Ja, und vor 2 Jahren hat er sich wieder scheiden lassen. Oh je. Geht's ihm denn jetzt gut? Ja, ich glaube, er ist ganz zufrieden. Weißt du was? Wir 4 sollten uns nächstes Wochenende mal wieder treffen. Wie wär's nächsten Samstag im Club? Gute Idee. Ich ruf Isabel an und du sagst Florian Bescheid. Bis dann, Max. Mach's gut, Barbara. Und bis nächsten Samstag.